Lass uns zu Hebräer 11 blättern, bitte. And Genesis chapter 5. Und im ersten Buch Mose 5. Lord, bless these words, we Herr, segne diese Worte, beten wir, to our hearts, in unseren Herzen, in, your presence, in deiner Gegenwart and through the help of the Holy Spirit, und durch die Hilfe des Heiligen Geistes. We ask in Jesus' name. Bitten wir das in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Hebrews 11, 5. Hebräer 11, 5. By faith, durch Glauben, Enoch was taken up. Wurde Henoch entrückt. Okay, faith again. Nochmal der Glauben. Trusting what God said. Ist zu vertrauen, was Gott gesagt hat. By trusting what God said. Im Vertrauen, was Gott gesagt hat. Enoch was taken up. Wurde Henoch entrückt. So that he would not see death. So dass er den Tod nicht sehen würde. It happened to Elijah also. Das ist auch dem Elia passiert. 2 Kings chapter 2. Im 2. Könige 4:2. Remember Elijah was ushered up in the chariot. Und der Elia wurde damals eben mit dem Kriegswagen in die Lüfte gehoben. They didn't see death. Und sie haben den Tod nicht gesehen. And if the Lord returns before, und wenn der Herr zurückkommt, we die, bevor wir sterben. 1 Thessalonians 4. Im 1. Thessaloniker 4. We will know what it felt like. Werden wir wissen, wie sich das anfühlt, when God took them. Als Gott sie entrückt hat. Because those who are alive when the Lord returns, denn diejenigen, die leben, wenn der Herr wiederkommt, in the clouds of the air, in den Wolken des Himmels, will be caught up, werden eben genommen werden. Greek word is harpazo, und das griechische Wort ist harpazo. And it's to be raptured, to und das heißt, grabbed. In einer Sekunde weggenommen. Did I say Sekunde? It's just quick. A quick removal. It's not in a Sekunde, it's faster than that. Es ist schneller als eine Sekunde. It's in the twinkling of an eye. Es ist im Augenblinzeln. Which is much, much, much, much, much faster und than a second. Das ist selbstverständlich viel schneller als eine Sekunde. Yeah. Okay. I stand okay. Corrected. He will snatch us. Also wird uns entrücken. At the sound of the trumpet. Zum Klang der Trompete. So by trusting in what God said, Enoch was taken up so that he would not see death. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. And he was not found because God took him. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. People were looking for him, but he couldn't be found. Leute haben ihn gesucht, aber er konnte nicht gefunden werden. Anybody see Enoch? Wer hat den Enoch gesehen? I haven't seen him. Nein. He kept saying that God was going to take him. Und er hat's gesagt, dass Gott ihn nehmen würde. Let's keep looking. Maybe a couple more days or weeks. Lasst uns ihn suchen. Wir werden ihn sicher finden. Maybe he got killed or he died or something or vielleicht he's gone. Ist er getötet worden oder gestorben on oder sonst irgendwie or something. Auf einem Urlaub oder weiß nicht wo. Someday they will look for us. Eines Tages werden sie auch uns suchen. If the Lord returns, wenn der Herr wiederkommt, in the clouds before we die, in den Wolken bevor wir sterben. But we won't be found. Und wir werden nicht gefunden werden, because the Lord took us. Weil der Herr uns entrückt hat. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. Denn er hat vor der Entrückung das Zeugnis gehabt, dass er vor Gott wohlgefallen habe. Do you have a witness in your heart that your life is pleasing to God? Hast du ein Zeugnis in deinem Herzen, dass dein Leben vor Gott wohlgefällig ist? Despite the presence of the old sin nature. Trotz der Gegenwart der alten Sündennatur. Despite the warfare in Galatians 5:16-17, the flesh wars against the spirit. Trotz des Kampfes, wo der Fleisch sich gegen das Geist, den Geist erhebt. Besides the fact that James 3 says that there is none of us that don't stumble. Trotz der Tatsache, dass Jakob sagt, keiner von uns stolpert nicht. Yeah, that all of us stumble in many ways. Und dass alle von uns stolpern werden in vieler Art und Hinsicht. Romans 7:15. In Römer 7:15. Paul says something I don't understand. Sagt Paulus, es ist etwas, was ich nicht verstehe. I want to do the things. Ich will die Dinge tun. Well, the things I do want to do, I don't do. Und die Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht. The things I don't want to do, I do. Und die ich nicht tun will, die tue ich. I mean, despite all of that, trotz all dem, we can still have a testimony in our heart, wir noch immer in unserem Herzen ein Zeugnis that haben, our life is pleasing to God. Dass unser Leben vor Gott wohlgefällig meaning ist. That we're living it the way God intended it. Das heißt, wir leben das Leben so, wie Gott es vorsah. Vers 6. And without faith, und ohne Glauben, that is, das heißt, and without trusting his word, ohne Gottes Wort zu vertrauen, or without trusting in what God says, ohne dass man dem vertraut, was Gott sagt, it is impossible to please him. Ist es aber unmöglich, ihm wohlzugefallen. See, faith can be abstract if it's not in his word. Glaube kann abstrakt sein, wenn es nicht an sein Wort ist. Everybody believes in God somehow. Jeder glaubt doch irgendwie an Gott, doch. I'm sure even if you asked some of the worst people in history. Und selbst wenn du Mache der schlimmsten Leute in der Geschichte fragst. They would say, "Don't get me wrong, I believe in God." Und die würden sagen, na missversteh mich nicht, ich glaube schon an Gott. Okay, but do you believe in the God who spoke? Aber glaubst du auch an den Gott, der sprach? Very specifically. Ganz spezifisch. And do you trust in what he says? Und du vertraust dem, was er sagt. Suddenly it's a very different story. Plötzlich wird das Ganze zu einem ganz anderen Bild. Without faith, ohne Glauben, without trusting in what God said, ohne dem zu vertrauen, was Gott gesagt hat, it is not just difficult, ist es nicht nur schwer, not just almost impossible, nicht nur fast unmöglich, it is impossible. Es ist unmöglich. Do you know anyone who can jump from Holland to New York City? Kennst du jemanden, der von Holland nach in die USA nach New York springen you kann? You can try. Du kannst das versuchen. And you can run off the dock in Holland, you know. Und du kannst gerne in Holland am Hafen abspringen. And just jump. Und du kannst versuchen and zu springen. You can go maybe 3 meters. Und du fliegst vielleicht 3 Meter and durch then die another Luft. Guy says, I can do better than that. Und ein anderer springt halt eben anders and und mehr. Jumps. Und fliegt durch die Luft. 4 meters. Und er fliegt tatsächlich 4 Meter weit. The fact is that it's impossible. Aber Tatsache bleibt, dass es unmöglich it ist. Is impossible es ist unmöglich, to please God Gott zu gefallen, without trusting what he said. Ohne zu vertrauen an das, was er gesagt hat. For he who comes to him, denn der zu ihm kommt, must believe. Muss glauben. On the basis of what he says. Auf der Grundlage dessen, was er gesagt hat. I put that in there. Und das muss man auch dazu sagen. On the basis of what he says. Auf der Grundlage dessen, was er gesagt hat. And I have the right to put that in there. Und ich habe auch das Recht, das zu tun. Because it's called divine correlation. Weil das Ganze nennt sich dann göttliche Korrelation. You look at the book of Romans, chapter 10. Du schaust dir das Buch der Römer an, Kapitel 10. All the verses that the apostle Paul's correlating. Und all die Verse, die der Apostel Paul korreliert. It means we view verses in light of other verses. Das heißt, wir interpretieren Verse im Licht anderer Verse. Romans 10:17 it says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Römer 10:17 sagt, der Glaube kommt durchs Hören und das Hören des Wortes Gottes. And based on that verse we can conclude this definition of faith. Und auf der Grundlage dieses Verses können wir eben den Glauben so definieren. One more time, Romans 10:17. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt durchs Hören. Not by speculating. Nicht durch Spekulieren. Not by opinions. Nicht durch Meinung. Not by intellectual exercise. Nicht durch intellektuelle Auseinandersetzung. It comes by hearing. Es kommt durchs Hören. And hearing by the word of God. Und das Hören durch das Wort Gottes. So faith, also Glaube, trusting in what God said, zu vertrauen in das, was Gott gesagt hat. Here we are. He who comes to God must trust in what he said. Der zu Gott kommt, muss vertrauen an das, was er gesagt that hat. That he is. Dass er erstens ist. And he is a rewarder of those who seek him. Und dass er auch ein Belohner sein wird denen, die ihn suchen. Now, if we go back to last week's message and the week before. Wenn wir uns zurückblättern zur Botschaft letzter Woche und die davor. Verse 3 we talked about creation. In Vers 3 haben wir über die Schöpfung gesprochen. By trusting in what God said, we understand that the worlds were prepared by the word of God. Durch Vertrauen an das, was Gott sagte, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. We start with the right world view. Also wir beginnen schon mit der richtigen Weltanschauung. God created the world. Gott hat die Welt erschaffen. Now, I did a little bit of calculating today, and if I can find my little worksheets here. Ich habe ein bisschen herumgerechnet und wenn ich den Zettel noch finden kann. Maybe they're here somewhere. Yeah, there they are. There they are. Okay. Listen to this now. This is a little calculating here, just for fun. Da haben wir ein bisschen ein paar Rechnereien, Spielereien. If the world evolved like some scientists claim, wenn die Welt sich entwickelt hat, wie sich manche Wissenschaftler and das zu sagen trauen, if the world started from a little dot, und wenn also die Erde begonnen universe, hat das Universum mit einem Punkt begonnen hat, you know, like the size of a dot on a page. So, also wie die Größe eines Punktes auf einem Blatt Papier. And they claimed the entire universe was contained in the dot. Und sie behaupten, das ganze Universum wäre in diesem Punkt drinnen gewesen. Then it exploded. Und dann hat sich dieser Punkt ist einfach explodiert. All right, that's 100, they're claiming 100 billion years ago that happened. Also das wäre ungefähr vor 100 Milliarden they Jahren claim gewesen. It happens every 100 billion years. Und sie behaupten, dass das alle 100 Milliarden Jahre so auch passiert. So we're not just talking about speculating about 100 billion years ago. They're telling us what happened before that. Also, sie sagen uns, was also nicht nur vor 100 Milliarden Jahren, sondern auch vor 100 und 100 Milliarden Jahren passiert ist. They're telling us what happened 100 billion years before the 100 billion years. Also, sie wollen uns weismachen, zu wissen, was vor den 100 Milliarden Jahren do you realize passiert that? Ist. Verstehst du das? Every 100 billion years. Also, jede 100 Milliarden Jahre. We're talking about big speculation. Das ist eine großartige Spekulation. But even if This is my calculation. A day with the Lord is like 1,000 years. Also man sagt, ein Tag mit dem Herrn ist wie 1,000 Jahre. 100 billion years. 100 Milliarden Jahre. If a day with the Lord is 1,000 years. Wenn ein Tag mit dem Herrn 1,000 Jahre sind. That would make it 273,000 God years. Das sind ungefähr 273,000 Gottjahre. Get that? Hast du das verstanden? That means in eternity, God years. We're talking God years. Das sind like one day is 1,000 years. Also ein Tag sind 1,000 Jahre. So for God, he'd have to wait 273,000 years. Also 273,000 Jahre müsste Gott warten. God years. We're talking God years. Gottjahre. Not our years. Nicht unsere Jahre. We're talking God years, right? Gottjahre. Made up that term today. Das ist ein neues Terminus. So God says, let's start now, Gabriel. Here, watch this. Come here, you guys. Jetzt, okay. Schaut zu. Wir now beginnen it all jetzt. Starts. Jetzt beginnt es mit diesem Punkt. Here's the dot. Da ist der Punkt. Okay, it's gonna explode. Jetzt wird er explodieren. Go. Watch it. Get back. Come on. Jetzt, get back. Don't get so close. Come on, move back. This is gonna so be a big treten, one. Everybody out of here. Alle aus dem Everybody, this is gonna be a big one. Das wird ein okay, große Explosion. Ready? Kaboom! Und dann knallt's. And God starts the whole thing. Und Gott beginnt also diesen Prozess. And then Gabriel comes over and says, und dann kommt der Gabriel und sagt, what's the next step? Was machen wir jetzt? We gotta wait a little while. Naja, dann müssen wir jetzt warten. About 250,000 God years. 250,000 Gottjahre. So we got a long wait. Also haben wir Zeit. Even if a day with the Lord is a we got a long wait. So just relax. Entspannt euch. And we'll be back. Wir treffen uns wieder hier. Put the whole thing on pause. Also kurze Pause. So like 250,000 God years later. 250,000 you know, Gottjahre God's später. God's waiting an enormous amount of time. Das you know? Ist eine großartige Zeitspanne. The angels are like, wow, man, this is a big plan. Die Engel wundern sich, das ist ein großartiger Plan. Then God says the time has come. We've waited 250,000 plus God years. Also wir haben 250,000 noch ein paar zerquetschte Gottjahre gewartet. So now we're going to create man. Und jetzt werden wir den Menschen schaffen. So God starts the molecule and he pushes them together and he launches evolution. Also nun Gott beginnt nun die Evolution in den Gang zu setzen. And then he has to wait. Und dann wartet er. 11,780 God years. 11,780 Gottjahre. This whole process. In diesem ganzen Prozess. Now, if there was a scientist here, he would say. Wenn ein Wissenschaftler hier sein würde, ein christlicher Wissenschaftler. You see, Rob, you're complicating the whole thing. Weißt du, Robert, du tust das Ganze viel zu kompliziert. You're putting God in a box. Du machst Gott jetzt einer Schachtel. Because God doesn't have to wait that long. Gott muss ja nicht warten. He can speed up the whole process. Der ganze Prozess, der kann ja viel schneller sein. Right, that's what I'm saying, right? Das, was sag he ich can ja. Just speed it all up to a word. Er kann das beschleunigen auf ein Wort. To a word, auf just ein, like he said. Auf ein Wort, wie er gesagt he hat. He can just speak it into existence. Und er kann das in die Existenz sprechen. Why do they bring up all this? Okay, warum because spreche ich davon? It all starts with the right worldview. Weil es beginnt immer mit der richtigen Weltanschauung. Now I'm a preacher. Ich bin Prediger. So, I gotta say these things because they're in my heart. Ich muss sie sagen, weil sie sind in meinem Herzen. If you want to hear the other stuff, just go to the university. They're teaching it a lot. Wenn du die andere Seite hören willst, geh auf die Universität, dort wird's gelehrt. It's interesting. I was watching television. Every time you watch an animal program, jedes Mal, wenn du im Fernseher ein Tierprogramm you schaust, you hear the other side. Hört man die andere Seite. 70,000 years ago. Vor 70,000 Jahren. 5 Milliarden Jahre her, this evolved. Hat sich das entwickelt. And we're getting bombarded with the other message. Und wir werden bombardiert mit der anderen Botschaft. So if I'm irritating someone tonight, also wenn ich mache von euch vielleicht irritiere, es gibt nicht zu viele Orte in der Welt, wo du diese Art von Botschaft vielleicht hören würdest. Just a few things, ein paar Worte vielleicht, that I would like someone answer me. Die mir vielleicht jemand beantworten könnte. For example, why does Uranus and Venus spin the other way? Warum sind zum Beispiel der Uranus und die Venus drehen sich die in die andere Richtung? If they can answer me that, I would be open to the next question. Wenn du mir diese Frage beantworten kannst, habe ich eine weitere für dich. Which is this? Die ist so. If the moon is moving away from the earth at a steady pace, wenn nun der Mond sich in einer bestimmten Art und Weise von der Erde wegbewegt, and you reverse that, und du kehrst diesen Prozess um, what would happen? Was passiert denn dann? This earth can't be that old. Die Erde kann nicht so alt sein. Next one. I'm just asking questions. Ich frage nur Fragen. The Niagara Falls, die Niagarafälle, has a gorge. Die haben so einen großen, einen Abfall. After the fall, there's a gorge. Und nach dem Fällen gibt es da so einen tiefen Graben, eine Grabe oben. It's 11 kilometers long. Und der ist 11 Kilometer lang. If the earth is as old as they say, wenn die Erde so alt ist, wie sie sagen, and the Niagara Falls is wearing away, und die Niagarafälle, die eben die tun den Boden abtragen, this is a simple question. Das ist eine einfache Frage. Why is the gorge only 11 kilometers long? Warum ist nun diese Grube oder der Graben nur 11 Kilometer lang? Wouldn't it be all the way through? Das müsste doch durchgehen bis ans Ende. It's just a question. Das ist nur eine dumme Frage. Just simple questions. Einfache Frage. There's a world view. Es gibt eine Weltanschauung. And that world view is very basic to our Christian walk. Und diese Weltanschauung ist sehr grundlegend für unsere christlichen Wandel. Because we see in verse 3. Denn in Vers 3 steht, how God wants us to see things. Sehen wir, wie Gott will, dass wir die Welt sehen. When I see an animal. Wenn ich ein Tier sehe. A plant. Eine Pflanze, ein Insekt. God wants me to see him as the creator. Gott will, dass ich ihn als Schöpfer sehe. And not an impersonal creator, nicht einen unpersönlichen billions of years away. Schöpfer, der Milliarden von Jahren die Evolution begonnen they had hat. A big debate in America about the Boy Scouts. In Amerika hatten sie also eine große Debatte über die Pfadfinder. Because to be a Boy Scout, you have to believe in God. Denn um Pfadfinder zu sein, musst du an Gott glauben. That's in the requirements. Das ist in den Statuten drinnen. And you don't have to be a Boy Scout. Du musst ja kein Pfadfinder sein. But if you want to be a Boy Scout, wenn du ein Pfadfinder sein you willst, have to believe in God. Dann ist es Voraussetzung, dass du an Gott glaubst. And they had this highly decorated young boy. Und die hatten diesen hochdekorierten jungen Buben. Who was very accomplished as a Boy Scout. Und der war eben sehr, hat sich sehr hervorgetan als Pfadfinder. And then he announced. Und dann hat er eine Ansage gemacht. I do not believe that there is a God. Und er sagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. You can't be a Boy Scout. Dann kannst du ja kein Pfadfinder sein. Why can't I be? Warum nicht? Because it says in our Constitution. Weil es da steht in den Statuten. And it became a big thing. Und es wurde zu einer großen Sache. And they debated with him. Und sie haben mit ihm debattiert. And they said, why do you not believe that there's a God? Und sie fragten, warum glaubst du denn nicht, dass es Gott gibt? He said, because I thoroughly studied evolution. Denn ich habe die Evolution gründlich studiert. Evolution doesn't bring you to God. Und die Evolution bringt dich nicht zu Gott. I'm sorry, if it brought you to God, we'd be having church tonight at the university. Und wenn es so wäre, so würden wir an der Universität heute Gottesdienst feiern. Wouldn't that make sense? Das würde doch Sinn machen. How many church services went on today at the university? Wie viele Gottesdienste hat es heute auf der Universität gegeben? I don't think any. Ich glaube, ich weiß von keinen. Number one, my world view. Meine Weltanschauung. How do I see the things that exist? Wie sehe ich denn die Dinge, die mich God umgeben? God says he spoke it. Gott sagt, er hat es gesprochen. Number two. Zweitens. My number one, a right world view. Number two, right worship. Also erstens eine richtige Weltanschauung, zweitens eine richtige Anbetung mit dem Abel. How did Abel approach God? Wie hat Abel Gott angebetet? According to what God said. Gemäß dem, was Gott gesagt hat. He brought a lamb. Er hat ein Lamm gebracht. Which spoke of Christ. Und das hat von Christus gesprochen. And we bring a lamb. Und auch wir bringen ein Lamm. We don't come with our own works. Wir kommen nicht mit unseren eigenen Werken. We're very careful not to mix works. Und wir sind vorsichtig, nicht die eigenen Werke mitzumischen. We are constantly renewed. Und wir werden erneuert. That's what the Lord's Supper is all about. Und darum geht's in dem Herrenmahl. Every time we celebrate the Lord's Supper. Und jedes Mal, wenn wir das Herrenmahl feiern. We are saying yes, I agree with the revelation that you gave Abel. Dann sagen wir, ich stimme überein mit der Offenbarung, die du Abel geschenkt hast. Yes, we understand right worship. Und ja, wir verstehen den richtigen Anbetung. And in Enoch. Und in Henoch. We see the right walk. Sehen wir den richtigen Wandel. A man who walked with God. Ein Mann, der mit Gott gewandelt ist. Genesis chapter 5. Turn there, please. Und jetzt gehen wir zu 1. Buch Mose Kapitel 5. Genesis 5. Another thing interesting. Noch etwas Interessantes. Just as you're turning there. Während ihr dahin blättert. With all the oil below the earth's surface. Mit all dem Öl unter der Erde. As Brent was explaining to me. So wie der Brent mir gesagt hat. It's all highly pressured. Das ist unter großem Druck. But it's all surrounded by porous rock. Aber das ist durch so einen porösen Felsen umgeben. So they tell us. Also so sagen sie uns. How could that pressure have maintained all those years? Wie könnten sich denn all diese Jahre dieser Druck standhalten? Watch this stuff. Jetzt schau zu. Okay, here we go. Verse 21. Genesis 5. 1. Buch Mose 5, 21. Enoch lived 65 years and became the father of Methuselah. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Then Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre. And he had other sons and daughters. Und Söhne und Töchter. So all the days of Enoch were 365 years. Und all die Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Enoch walked with God. Und Henoch wandelte mit Gott. And he was not. Und er war nicht mehr da. For God took him. Denn Gott nahm ihn hinweg. Enoch was in unbelief or in ungodliness for 65 years. Für 65 Jahre war Henoch in Unglauben. And then, und dann, he had a son named Methuselah who was the oldest man who ever lived. Und dann hatte er einen Sohn, nämlich den Methuselah, und der wurde, das ist der älteste Mann, den es je gab. 969 years Methuselah lived. 996 Jahre wurde der alt. Wow. And after the son, he walked with God 300 years. Und nach diesem Sohn wandelte er 300 Jahre Henoch. Do you know that Adam, who was 6 generations before him, Adam, der 6 Generationen vorher lebte, and Enoch the 7th, und Henoch war der 7. Generation, they overlapped by 308 years. Sie haben eine gemeinsame Zeitspanne von 380 Jahren gehabt. 308 years. That they could have fellowship together. Jahre konnte Adam mit Henoch Gemeinschaft gehabt haben. Very difficult to believe that Adam and Enoch never talked. Und es wäre sehr schwer zu glauben, dass Adam und Henoch niemals miteinander gesprochen haben. It would be very difficult to believe that Enoch did not have a very clear understanding of what God wanted. Und es wäre sehr schwer vorstellbar, dass Henoch nicht klar wusste, was Gott wollte. Enoch walked with God. Henoch wandelte mit Gott. Now, the flood came in 1656. Kam nun die Flut in 1665. Now watch this. Mark chapter 10. In Markus 10. Verse 7. I won't turn there. Vers 7. But it says, in the beginning of creation, steht das am Anfang der Schöpfung, God made them male and female. Machte Gott sie als Mann und Frau. All right, that's what God says. That's what Jesus is speaking. Das Jesus spricht. In the beginning of creation, God made them male and female. Am Anfang der Schöpfung machte er sie Mann und Frau. We know for sure you can count, you can add up the numbers yourself. Du kannst die Zahlen selbst zusammenzählen. Because all the years are given in Genesis 5. Weil in Genesis 5 sind die Jahre detailliert aufgelistet. 1656 years after God created Adam, 1665 nach der Schöpfung, the flood came. Kam die Flut. Where do we put the flood? Wo kommt nun die Flut hin? Some people put it at 4000 years BC. Manche setzen die Flut 4000 vor Christus an. That's why some people believe the earth is only about 6000 years old. Deshalb glauben manche, dass die Erde nicht älter als 6000 Jahre ist. Wherever you want to put the flood, wo immer du die Flut hinsetzen willst, that's between you and whatever you research. Das ist zwischen dir und deiner eigenen Forschung. But what we know for sure, aber was wir sicher wissen, is from the day of creation until the flood, dass vom Tag bis der Schöpfung bis zur Flut 1656 years. Sind 1665 Tage. And God created them male and female in the beginning at creation. Und Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau am Anfang der Schöpfung. Wow, I think probably some people are like, wow. Und manche Leute denken sich jetzt, There's like you're being challenged for a paradigm shift. Du wirst hier herausgefordert für einen Wechsel in deiner Weltanschauung. They're saying to themselves, "Do you realize this goes against everything I've ever heard from kindergarten?" Verstehst du, dass das jedem widerspricht, das ich seit Kindergarten gehört habe? Yeah, I know. Das ist mir klar. But I want you to imagine this for a moment. Aber ich bitte dich, dir das vorzustellen. When you begin to see things the way God sees things. Wenn du die Dinge so siehst, wie Gott sie sieht. And I don't know when the flood came. I mean, I don't know about a particular date. Some people say 4004 BC. I've heard these things. Ich will mich jetzt auf kein Datum festlegen, wann das genau hätte geschehen sollen. I don't know. Keine Ahnung. I don't really, in one sense, I don't really care. Und es ist mir auch egal. Watch this. Jetzt hör zu. I don't have to believe exactly. Or I don't have to know exactly how God did things. Ich muss nicht genau wissen, wie Gott die Dinge gelegt hat. To believe what God said. Um zu glauben, was Gott gesagt hat. When my computer doesn't work. Wenn mein Computer nicht funktioniert. And I speak to Dan Garkanitsa or Markus. Und ich spreche mit dem Dan oder Markus. And I mean, I'm lost. Ich bin verloren. I've tried everything. Ich habe alles versucht. I've opened every window. I am lost. Ich habe jedes Fenster geöffnet. Ich kann mich nicht mehr zurechtfinden. And I say, there's only one thing to do. Throw it out the window. Nur eine Sache, ihn aus dem Fenster werfen. No, I can fix it. Nein, nobody can fix it. It's a niemand. Piece of garbage. Das ist Dreck. Und raus damit. I want to smash it, please. Ich will es einfach kaputt machen. I want to take a sledgehammer. Und will es mit dem Hammer zerschlagen. And they say, no, I can fix it. Nein, keine Aufregung, ich kann das reparieren. How can you fix it? Wie willst du das trust tun? Me. Vertraue mir. Okay, I trust you. Na gut. Even though I don't know how. Obwohl ich nicht weiß wie. I don't have to put all the pieces together in Genesis 1. Ich muss nicht fähig sein, alle die Teile zurechtzubinden. Do you know why? Weißt du warum? Because God frustrates the natural mind. Weil Gott natürlich den natürlichen Verstand frustrieren wird. He's given us an idea of how he did things. Er hat uns Vorstellung gegeben, wie das hätte passieren können. But God is in the business of not putting every detail there. Aber Gott hat eben irgendwie nicht alle Details aufgelistet. Because he likes to frustrate the natural mind. Weil er den natürlichen Sinden frustrieren will. 1. Korinther 1. Im 1. Korinther 1. I will destroy the wisdom of the wise. Ich will die Weisheit des Weisen zerstören. Destroy it. Ich will sie zerstören. Where is the wise man? Wo sind denn die Weisen? Where is the debater of this age? Wo sind die Diskutierer dieser Welt? Romans chapter 1. In Römer 1. The Apostle Paul said. Sagt der Apostel Paulus. They profess themselves to be wise. Sie meinen selbst weise zu sein. But they prove themselves to be fools. Aber sie beweisen sich selbst als Narren. I don't have to figure it all out. Ich muss es nicht im Detail verstehen. This is where faith comes in. Es kommt auch der Glaube hinein. I trust what God said. Ich glaube an das, was Gott gesagt hat. And you know what? When I read Genesis 1, wenn ich die, ersten Buch Mose 1 I don't lese, have any problems. Habe ich kein Problem damit. I just read it, enjoy it. Ich lese es und ich freue mich daran. Some people look at it, say, how could that? They get all hyper. Manche Leute beginnen zu hyperventilieren, wenn sie das lesen. You just enjoy it. Und du genießt das einfach. Because I know when we get to heaven. Denn ich weiß, wenn wir in den Himmel kommen. God's gonna say. Wird Gott sagen. You want to see how the whole thing worked out? Willst du sehen, wie das Ganze wirklich funktioniert hat? Oh yeah. Ja. Oh yeah. Ich will sehen. You want to see how I destroyed the wisdom of the wise? Willst du sehen, wie ich die Weisheit des Weisen zerstören will? Oh yeah, I'm waiting, Lord. Ich warte darauf. You want to see how I did this whole thing? Und du willst sehen, wie ich das Ganze abgezogen habe? And it never contradicted what I said. Und es wird nicht widersprechen dem, was ich and sagte. It was absolutely scientific all the way through. Und es war wissenschaftlich von Anfang bis Ende. Do you want to see me bring my word in absolute synchronization with science? Willst du sehen, wie ich mein Wort in synchron machen will mit der Real Wissenschaft? Science? Mit wahrhafter Wissenschaft? Like my science? Also meine eigene Wissenschaft? Watch this. Dann schau zu. And then God's gonna show it. Und Gott wird das ablaufen lassen. Wow! Und es wird erstaunlich wow, sein. Wow, that's oh boy! Und es wird and so it was written. Atemberaubend. Es ist geschrieben. Do you know what in Isaiah? In Jesaja. There was a prophecy that John the Baptist kept preaching. Gibt es eine Prophezeiung, die der Johannes der Täufer gepredigt hat? He's preaching this all the time. Und er hat das immer wieder gepredigt. In Isaiah 61. In Jesaja 61. And he was preaching and. Und er hat gepredigt. Preaching and verses 1 and then suddenly verse 1. Und in Vers 1. In verse 2 it says 2, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Um das angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Now watch this and we'll close. Und damit wollen wir abschließen. Let's read from verse 1. 61, chapter 61. The Spirit of the Lord, Vers 1. Der Geist des Herrn, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. Denn der Herr hat mich gesalbt, den Elenden gute Nachricht zu bringen. The ministry of Jesus. Das ist der Dienst Jesu. He has sent me to bind up the brokenhearted. Er hat mich gesandt, zu verbinden die gebrochenen Herzen. To proclaim liberty to the captives. Und Freilassung auszurufen den Freedom Gefangenen. To the prisoners. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. To proclaim the favorable year of the Lord. Um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Watch now. And the day of vengeance of our God. Und den Tag der Rache für unseren Gott. You read Matthew chapter 3. Wenn du Matthäus 3 liest. And you see John the Baptist preaching this. Und hier predigt Johannes der Täufer. He's out there like, yeah! Und er ist da und er He's coming, he's here, he's the one. Er predigt mit Enthusiasmus. And then he does this, he says, und er sagt, and he's got the axe in his hand. Und er hat die Axt in seiner Hand. And he's gonna cut the tree down at the root. Und er wird den Baum an der Wurzel yeah. abschlagen. You vipers! Ihr Vipern! Who told you wer hat euch to gesagt, flee from the day of wrath? Dem Tag des Zorns zu entkommen. He's cutting the trees down. Er ist schon an der Wurzel angelegt mit der Axt. Right? Wrong. Falsch. Ganz falsch. John's He's arrested. Johannes wird festgenommen. He's put in prison. Und er wird im Gefängnis festgemacht. He's asking questions. Und er fragt Fragen. Has the axe come out yet? Was ist mit der Axt? Ist sie schon da? Uh-uh. Nein, keine What Axt. Is he doing? Was macht er denn so lange? He's hanging around in the hills and healing people. Ja, irgendwie er heilt Leute und er hängt irgendwie in hanging den Hügeln. With sinners and und er ist mit den Sündern und Prostituierten. Binding up the brokenhearted. Und er verbindet die gebrochenen Herzen. Doesn't he have an axe in his hand? Hast du keine Axt gesehen? Is there any wrath? Kein Zorn? Not even one lightning bolt yet? Nicht ein einziges Blitzchen? Has anyone died? Ist jemand verstorben? Has he killed anybody? Hat er niemanden getötet? No. Nein. No. Was? He multiplying bread. Er vermehrt das Brot. Finally, you read in Matthew 11. Und schließlich liest du in Matthäus 11. John the Baptist in prison. Johannes der Täufer im Gefängnis. Frustrated. Er ist frustriert. Because he doesn't understand how. Weil er nicht versteht wie. He gets frustrated and says. Und er wird frustriert und sagt. Look. Schau. Go ask him. Go, geht, fragt ihn. Find Jesus and ask him. Fragt Jesus und bittet ihn. Ask him this. Und fragt ihn Folgendes. Say, are you the one? Bist du derjenige? Are you serious, John? Was, Johannes? Was sollen wir tun? I'm totally serious. Ich bin ganz ernst. I want you to go find him. Ich will, dass du ihn findest. You've been faithful to me, right? Du warst mir You're treu ergeben. Du warst mein Jünger. Go find Jesus of Nazareth. Geh, lauf, finde den Jesus von Nazareth. Tell him I send this message. Und sage diese Botschaft. Are you the one? Bist du derjenige? Or do we look for another? Oder suchen wir jemand anderen? Wow! John the Baptist. Johannes der Täufer. Flipping out. Völlig verwirrt. They go, they find Jesus. Sie laufen und finden Jesus. Lord? Herr? Message from John the Baptist. Botschaft von Johannes dem Täufer. He wants to know. Er will wissen. If you're the one. Ob du derjenige bist. Or do we look for another? Oder suchen wir jemand anderen? Aha. Ah ja. Okay, you go tell John this. Du geh nach Hause und sag dem Johannes. You tell him that the lame walk. Sag ihm, dass der Lahme geht. You tell him. Sag ihm. That the blind see. Dass der Blinde sieht. You tell him that the broken heart is bound up. Und sag ihm, dass das zerbrochene Herz verbunden ist. You tell him that the poor have the gospel. Und dass die Armen die gute Nachricht gepredigt wird. Then you tell him this. Und dann sag ihm das. Blessed is he. Gesegnet ist der, who is not offended in me. Der in mir keinen Anstoß findet. Do you know what John didn't understand? Weißt du, was Johannes nicht verstanden hat? He didn't understand how God was going to do it. Er verstand nicht, wie Gott es tun würde. He had no concept. Er hatte kein Konzept. No idea. Keine Ahnung. That there was a 2000 year gap between verse 1 and 2. Dass es eine 2000 Jahre Spanne gab zwischen Vers 1 und 2. No idea that Christ was coming twice. Dass Christus zweimal kommen würde. None. Keine Ahnung. And he tried to figure it out. Und er hat es versucht herauszufinden. And it frustrated him. Und es hatte ihn frustriert. To the point of unbelief. Zum Punkt des baren Unglaubens. John the Baptist. Johannes der Täufer. Doubting the Messiah. Dem Messias zweifeln. He pointed to him and said, "This is the Lamb of God who takes away the sin of the earth." Und er hat auf ihn gezeigt und hat gesagt, das ist der, der die Sünde der Welt wegnimmt. The world. Der Welt. He said, "He must increase, I must." Er sagte, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. John said so many wonderful things. Und John hat so viele wunderbare Sachen gesagt. And then in prison, und im Gefängnis he made a mistake. Hat er einen Fehler gemacht. He tried to figure it out. Er hat versucht, es auszuklügeln. How Almighty God, wie ein allmächtiger Gott, was going to do this. Diese Sache über die Bühne and when bringt. Jesus didn't preach vengeance, und als Jesus nicht die Rache predigte, John was confused. War Johannes sehr verwirrt. Because it says it in the word. Denn es sagt es im Wort. Well, I guess the word's not true. Naja, ich glaube, das Wort hat wohl nicht wahr. He's not the Messiah. Und er ist nicht der Messias. No, John. Nicht, nein, Johannes. He is the Messiah. Er ist der Messias. And the word is true. Und das Wort ist wahr. Let me tell you a little secret. Und ich sage dir ein kleines Geheimnis. Jesus is coming twice. Jesus kommt zweimal. I'll bet you when John got to heaven after he got his head chopped off. Ich bin sicher, als Johannes in den Himmel kam, nachdem er enthauptet wurde. You know, here's John's probably got his head on the thing saying, "It's not going to happen. No way." No Johannes way. Ist vor der Enthauptung und sagt, nein, nein, das you passiert do anything nicht. You want, the kingdom's coming. Das Königreich kommt, du kannst mir den Kopf runterschrauben. You never kill me. Mich kannst du nicht töten. Dude. Und boom. Der Kopf rollt. John's flying through the air to heaven with the angels. Der Johannes fliegt in den Himmel mit den Engeln. They killed me. Die haben mich. They really killed me. Getötet. Die haben mich. I can't believe it. Tatsächlich getötet. Ich and the angels ja. Are escorting him to heaven. Und die Engel eskortieren in den Himmel. I don't get it. Ich verstehe es nicht. Where did I go wrong? Was habe ich denn falsch gemacht? John. Johannes. He's coming twice. Zweimal kommt er. Verstehst du? Oh my gosh. Jetzt leuchtet's mir ein. Yeah, right. Try to figure it out. Versuche es rauszufinden. And you're going to end up und du wirst am Ende iniquity toward God. Wirst am Ende Bosheit in deinem Herzen haben. Try to figure out where every comma and every dot goes. Versuche herauszufinden, wo alle kleinen Strichlein in der Bibel hinkommen. But Enoch walked with God. Aber Gott, Enoch ist mit Gott gewandelt. The right world view, die richtige Weltanschauung. The right worship, die rechte Anbetung. And the right walk, und der rechte Wandel. And they're in a progression. Und die sind in einer Fortschreitung. And I walk according to his word. Ich gehe gemäß seines Wortes. I could preach on this right now probably till 10 o'clock. Ich könnte wahrscheinlich durchgehend bis 10 predigen. When I was in Russia, als ich in Russland war, I stepped into the pulpit at 6 o'clock. Bin ich an die Kanzel gekommen um 6 Uhr am Abend. I said to Pastor Vasily, "When do I preach till?" Und ich habe gefragt, bis wann habe ich Zeit? No, when do I preach until? Ah, wann, bis wann predige ich denn? He said until 11. Bis 11 Uhr. I said till 11? Was, bis 11? He said, "Well, if you get tired, you could take a 5-minute break here." Ja, wenn du müde wirst, kannst du 5 Minuten Pause machen, aber bis 11 ist vorgesehen. Tell me to preach for 5 hours without stopping. 5 Stunden sagst du mir, soll ich predigen? He says, "Where are we going to go? We got nothing to do." Wo sollen wir denn hinlaufen? Wir haben nichts anderes zu tun. If you need a 5-minute break, just take a 5-minute break every hour. Du kannst ja jede Stunde 5 Minuten kurze Pause machen. If you don't, just preach right through. Und wenn du willst, kannst du 5 Stunden durchpredigen. This subject is so intense, we could go till midnight right dieses now. Dieses Thema ist so intensiv, dass wir bis Mitternacht just durchpredigen können. Just preach till we all fall asleep. Or predigen, bis wir alle schlafen gehen. Out of exhaustion of hearing. Oder bis wir alle dem Hören müde werden. 5 o'clock in the morning. Und um 5 Uhr in der Früh knallen wir dann mit dem Kopf auf dem Polster. Anyway, let's close. Lass uns maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute Abend. I hope I'm shaking some cages. Und ich hoffe, dass ich ein paar Käfige rüttel. It's my job. Es ist before the Lord. Lord. Vor dem Herrn, mein Faith Arbeit. Comes by hearing and hearing from the word of God. Glaube kommt durchs Hören und das Hören durch das Wort Gottes. And the word comes through a preacher. Und das Wort kommt durch den Prediger. So if you're here tonight, wenn du also heute hier bist, you don't know God. Und du Gott nicht kennst. You're like Enoch before the 65 years. Und du bist so wie der Henoch vor seinem Ablauf seiner 65 Jahre. Come to God tonight. Dann komme zu Gott heute Abend. And believe that God is. Und glaube, dass Gott ist. That he is the one he says he is. Und dass er der ist, der sagt, dass er ist. That he is the God of the Bible. Dass er der Gott der Bibel ist. The one who spoke creation. Der, der die Schöpfung gesprochen hat in die Existenz. And he is a rewarder. Und er ist ein Belohner of those derer, who seek him. Die ihn suchen. Do you want to pray with me tonight? Dann wirst du vielleicht heute mit mir beten. Pray with me. Und tu das bitte. Say, dear God in heaven. Und sage, lieber Gott im Himmel. I want to seek you tonight. Ich will dich suchen heute Abend. I want to know you. Und ich will dich kennen. Come into my life. Komm in mein Leben. I've heard things tonight I've maybe never heard before. Ich habe heute Dinge gehört, die ich noch niemals gehört habe. Some things may have irritated me. Manche haben mich vielleicht irritiert. But it's something new. Etwas Neues. I want to know you. Ich will dich kennen, Herr. I want to believe your word. Und dein Wort glauben. Open my eyes. Öffne meine Augen. As we sung tonight. Wie wir gesungen haben. Open the eyes of my heart, Lord. Die Augen meines Herzens. I want to see you. Ich will dich sehen, Herr. Please. Bitte. Save me. Und rette mich. Forgive me. Und vergib mir. Through the blood of the cross. Durch das Blut des Kreuzes. The forgiveness of sin. Die Vergebung der Sünden. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.